Alter. Denn ich will nicht mit deiner Crew reden. Du nimmst den Battlefronts vorweg und ich nehme dir dein Leben. Tuckige MCs machen für ihr Label Sitz und Platz und machen aus Rap eine beschissene Wissenschaft. Ich scheiß auf Technik, denn ich brauch sowas nicht. Was bringt die Schule allein mit gutem Reim, wie austauschbar ist? Du willst zeigen, wer du bist, Bitch, und schickst dir ein Tattoo. Auf dem steht, ich rappe weak und meine Texte sind schwul. Du hast dir ein Mic gekauft und denkst, du seist jetzt endlich dope. Doch hörst einen Beat mit Epic im Titel und bekommst Gänsehaut. Im Sommer gehst du mit deinen Emo-Freunden in den Park. Dein Crap liegt so nicht im Trend, doch dafür bald in den Sarg. Du bist depressiv und voll der Menschenfeind. Deshalb ziehst du dir aus Imagegründen nur Hentais rein. Fotze, ich hab keine Zeit für scheiß Adlibs, denn ich bin damit beschäftigt, dich ho zu erstechen. Schwuchtel im Battle, machst du's mir zu einfach, denn du läufst oben ohne durch die Stadt Richtung Freibad. Schleim weiter rum, denn so machst du dich beliebt. Doch ich scheiß auf Beliebtheit und bleibe lieber real. Schwuchtel im Battle, machst du's mir zu einfach, denn du läufst oben ohne durch die Stadt Richtung Freibad. Schleim weiter rum, denn so machst du dich beliebt. Doch ich scheiß auf Beliebtheit und bleibe lieber real. Stell dich vor, wie du willst, ich sag nein, du bist wack. Rap kennt nur zwei Subgenres, nämlich mich und schwulen Rap. Du bist ein Spaß, der nach dem VBT die Existenz verliert. Du beitest zwar viel, doch die Wackness ist von dir. Deine Crew nimmt LSD und will trippy Sounds machen. Doch ich platziere Dynamitstangen in euren Bauchtaschen. Denk ruhig, dass dein scheiß Hex voll klug ist, weil du der Nachdenkliche in deiner Boygroup bist. Setz die Kopfhörer ein und pump deine Tracks. Dann box ich sie dir ins Hirn, damit du Spaß dran verreckst. Und wenn du wirklich die Zukunft von Deutschrap bist, wissen wir, ich hab nicht genügend Toys zerfickt. Du willst einen Rapper fühlen und ziehst eine Line. Das ist so schwul, schieb dir doch gleich nen Dildo rein. Dich feier nur scheiß Kinder, du Punch Arroganz. Du wirfst dir paar Pillen und ich den Flammenwerfer an. Schwuchtel im Battle, machst du's mir zu einfach, denn du läufst oben ohne durch die Stadt Richtung Freibad. Schleim weiter rum, denn so machst du dich beliebt. Doch ich scheiß auf Beliebtheit und bleibe lieber real. Schwuchtel im Battle, machst du's mir zu einfach, denn du läufst oben ohne durch die Stadt Richtung Freibad. Schleim weiter rum, denn so machst du dich beliebt. Doch ich scheiß auf Beliebtheit und bleibe lieber real.